meine Leute, hier kommt die nächste Lesung von Die Antwort auf die Träume und ja, zwei Hinweise vorweg. Also erstens, in dieser Geschichte werden sexuelle Übergriffe thematisiert, also alle, die das triggert, ja, hören sich bitte diesen Part nicht an. Und davon mal ganz abgesehen, alle, die sich diesen Part anhören können, ihr solltet was trinken. Unbedingt solltet ihr irgendetwas Alkoholisches konsumieren, sofern ihr Alkohol zu euch nehmt. Oder halt Topfpflanzen. Und bevor irgendein YouTube-Mitarbeiter fragt, ich unterstütze keinen Konsum von Drogen und jegliche Beleidigungen dieser Folge betreffen keine real existierenden Personen. Real existierende Personen, die so einen Dreck schreiben könnten und trotzdem auf eurer Plattform sein dürfen, zum Beispiel. Kapitel 11. Die Tochter? Fragezeichen. Also selbst wenn man jetzt noch nicht wüsste, weil man einfach grenzdebil ist als Leser, selbst wenn man noch nicht wüsste, was hier ungefähr abgeht, dann weiß man es halt jetzt. Und jegliche Spannung, wen er in diesem Raum vorfinden könnte, ist jetzt dahin. Richtig gute Idee. Naja, jedenfalls geht er da rein und der Raum war voller weißen Nebel. Nee, du verwechselst das mit einer Nebelmaschine, Rainer. Das ist was ganz anderes. Ja, ich weiß, es hat auch irgendwie mit Wasser zu tun. Und Wasser ist nicht dein Steckenpferd. Obwohl du davon in deinen Beinen mehr herumträgst als so manches Kamel in der Wüste in seinen Höckern. Aber, nee. Naja, und es ist angenehm warm. Die Feuchtigkeit in der Lust drangen in seine Kleider. Ich weiß, es ist schon viel Feuchtigkeit aus der Lust in irgendwas gedrungen in dieser Geschichte, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Naja, und ja, da ist eine große Badewanne und da scheint jemand drin zu sitzen, doch durch den weißen Dunst kann er nur Umrisse erkennen. Ist in meinem Bad halt auch immer so, wenn ich baden gehe, dann sehe ich wirklich nichts mehr. Ist eine Suppe dann immer. Ganz schlimm. Das hat er doch auch schon wieder aus irgendwelchen Animes. Als er eintrat und die Tür geschlossen hatte, sagte eine sanfte Mädchen-Stimme. Wer ist da? Zögernd sagte er, Rainer. Caroline sagte, ich solle mich waschen. Eine Pause folgte. Zögernd sagte die Stimme mit einem leicht schüchternen Ton, dann komm rein, aber zieh dich aus. Oh Mann. Dort drüben ist ein Umkleideraum. Die Person, Tina, wie er vermutete, Blitzmerker, hob die Hand und zeigte nach rechts von ihm. Ja, und dann geht er durch eine Tür, der weiße Dunst ist dann weg und dann steht er vor ein paar Holzbänken und ein paar Regalen, in dem Handtücher liegen. Erinnert mich gerade an irgendwelche Sportumkleiden im Schwimmbad, aber hey. Und dann zieht er sich aus und er denkt selbst, dass es fast wie eine Umkleide in der Schule aussah. Gut, dass das nicht nur meine Assoziation war. So einen Raum hat doch jeder in seinem Haus, vor allem reiche Leute. Und dann legt er halt seine Kleidung zusammen, als ob, und geht dann halt wieder zurück in den Raum voller weißem Nebel, der ihm noch dichter vorkommt. Das ist bestimmt gut für die Tina, wenn sie nicht so viel sieht, das ganze Elend einfach nicht sieht. Und dann geht er langsam auf die Frau zu, die ihm den Rücken zugewandt hat. Die Kondome hat er übrigens noch in der Hand. Wie befremdlich das einfach ist. Er war zwar mittlerweile an nackte Frauen gewohnter, nachdem er fast eine Woche mit Caroline und Julia verbracht hatte. Mit Caroline und Julia hat er ja nichts anderes getan, als in verschiedensten Variationen den Sex auszuüben. Aber es war doch etwas anderes, sich einer fremden Frau, ich möchte das rot unterstreichen mit ganz vielen Ausrufezeichen, so nähern, die ihn gar nicht gekannt haben konnte. Er überlegte und dachte, dass sie wohl eine der Angestellten sein müsse. Dann möchte ich jetzt, also, was ist denn das? Ich kann nicht so viel kotzen, wie ich gern wollte. Also, nee. Naja, aber sie sagt dann halt, worauf wartest du den? Punkt, komm rein. Da legte die Schachtel Kondome an den Beckenrand, falls er die noch brauchen würde. Und dann steigt er in die Wanne. Und dann stellt er fest, dass die Badewanne mehr einem kleinen Schwimmbecken gleicht als einer Badewanne und ziemlich tief ist, weil sie in den Boden eingelassen ist. Er konnte darin stehen, aber das Wasser ging ihm bis zu den oberen Brustmuskeln. Wisst ihr, von welchem Teil seines Körpers ihr da spricht? Ich nicht. Wo soll das sein? wenn er es gesagt hätte, die fünfte Falte von oben. Damit hätte ich was anfangen können. Naja, und dann dreht sie sich um. Als er sie genauer anschaute, bemerkte er, dass sie jünger als er sein musste. Vielleicht gerade einmal 18 oder 19 Jahre. Ja, auch gerade nur so, weil es muss. Nicht wahr? Naja, und dann guckt ihn an und fragt ihn, Caroline hat sie hier reingeschickt? Und dann sagt er ja und Rainers Stimme klang heißer. Das junge Mädchen hat ihn aus der Fassung gebracht. Ja. Seltsamerweise hatte er bei einer älteren Frau weniger Hemmungen, als wenn er sich mit Gleichaltrigen unterhielt. Das war ihm schon bei Caroline aufgefallen. Das Mädchen schien mit sich zu ringen, dann fragte sie, Punkt. Haben Sie mit ihr geschlafen? Die Frage überraschte ihn. Einen Moment dachte er darüber nach, ob dieses Mädchen vielleicht Carolines Tochter sein konnte. Aber den Gedanken verwarf er als Blödsinn, da sie offensichtlich im Arbeiteraufenthaltsraum gesucht hatte. Naja, und dann sagt er ja, das hat er halt. Und dann wirkt sie interessiert aufgrund dieser Aussage, was ihn verwirrt und mich auch. Sie mustert ihn dann genauer. Der Schaum im Badewasser versperrt ihr allerdings einen genauen Blick auf ihn. Eigentlich müsste der Dunst in der Luft das auch, wenn er sich nicht direkt an sie geschmiegt hat. Dann, naja. Und er sieht sie auch kurz an und sie hat kurze schwarze Haare und schöne Brüste, auch wenn sie zum großen Teil im Wasser waren. Ja klar, dann sieht man davon immer total viel. Wenn sie schon wegen Schaum nicht sehen kann, dann sieht er bestimmt total viel von den Brüsten. Aber ja, sie hat kurze schwarze Haare, wie auch Dalia in Geschichte der Drachen. Da hat er wohl einen Kink. Naja, und sie ist ein gutes Stück kleiner als er. Und sie hat rosige Wangen und volle schöne Lippen. Also jetzt sie im Gesicht, auf die anderen kommen wir mit Sicherheit gleich auch zu sprechen. Ansonsten kann er halt nichts von ihr sehen und dann kommt sie einen Schritt näher und er spürt ihre Hand an seinem Bauch abwärts streicheln. Bitte bleib nicht in einer Falte stecken, du kommst dann nie wieder raus. Und ja, dann kommt sie bei seinem Pensi an und als sie dort ankommt, hat er bereits ihre Hüften berührt und sie näher zu sich herangezogen. Sie sah ihn etwas ängstlich an. Das Mädchen drückte etwas fester zu und schob ihn etwas von sich weg. Aha. Okay, sie will ihn doch nicht, nur sein Pensi. Sie lächelte, du bist aber groß. Er zögerte und spürte, wie ihm das Blut in die Lenden schoss. Schon wieder. Sie spürte, wie er härter wurde. Okay, alle spüren. Ich spüre auch in erster Linie Ekel, ein wenig Scham und das Bedürfnis, duschen zu gehen. Alleine und sehr lange mit Desinfektionsmittel oder so. Dann packt er sie am Oberschenkel und zieht sie leicht nach rechts, sodass sich ihre Wotze etwas öffnet. Und dann lässt er ein williges Seufzen hören und scheint keine Angst zu haben, auch wenn sie ihn etwas ängstlich anschaute. Das verwirrt mich. Aha. Was? Er fragte sich, Situationen wie diese öfter vorkamen. Also Fremder, die im Badezimmer auftauchten und sich zu ihr in die Wanne setzten. Ja, anscheinend schon. Wenn ihre Mutter, was wir ja noch nicht wissen als Leser, wenn ihre Mutter ihn einfach so da hochschickt, ungefragt, damit er sie fucken kann. Grund genug, diesem Haushalt nur zu misstrauen. Wenn es eine andere, düsterere Geschichte wäre, dann würde der Reichtum dieser Familie darauf bauen, dass die Mutter ständig irgendwelche Freier zu ihrer Tochter hochschickt und nun, ihr versteht. Und vielleicht lesen wir diese Geschichte dann ja in irgendeinem zweiten Band von Rainers ironischen Kurzgeschichten, denn er würde auch das noch irgendwie positiv sexualisiert verstehen für sich. Naja, und dann gibt es viel Gestreichel und Ansichtgedrücke und Brüste und Stöhnen und es wird wieder über den Po gestreichelt und über den Anus und dann weiter bis zur offenen Wotze. Dann gibt es wieder Gestöhne und Gespüre. Da sie kleiner war als er, hob er sie mit der Hand, wo er ihr Bein hielt, etwas aus dem Wasser, wobei ihm der Auftrieb des Wassers half, ihr nicht weh zu tun. Das ist aber nett von dem Wasser, es wäre sonst echt blöd geworden. Sie schien willig zu sein. Denn sie legte ihr linkes Bein um ihn, damit sie nicht wieder leicht zurück ins Wasser sinken konnte. Etwas zu schnell versuchte sie ihn allerdings in sich einzuführen, da sie ihn immer noch umklammert hielt. Kurz bevor sie sich auf ihn setzen konnte, legte er seine Hand flach von hinten über sie. So stieß er nun gegen seine eigene Hand. Ich bin verwirrt. Sie stöhnte, als sie seine Hand über sich spürte und als er... Und was? Und sie stöhnte, als sie seine Hand über sich spürte und er, als er gegen seine Hand stieß. Ich komme nicht mehr mit. Egal. Nicht so, sagte er. Sie schienen bisher nur wenige Männer gehabt zu haben. Wen überhaupt? Naja, okay, also es wird mit zwei Fingern hineingeglitten, gestöhnt, Lippen aufeinander gepresst, Lust gespürt, gespürt, dass sie ziemlich eng ist, überlegt, ob sie noch Jungfrau sein könnte. Was auch erklärte, warum sie ihn so ungeschickt festhielt. Der Mann, der vor noch einer Woche in dieser Geschichte die krasseste Jungfrau von allen war, urteilt jetzt über andere Jungfrauen. Klar, es gibt Sinn. Es wird gelächelt. Er ist hart, sie ist feucht, schön, sie wird rot. Es wird noch weiter gestöhnt, obwohl man sich gar nicht bewegt. Und dann fragt er, ob er der Erste ist. Und sie ist verlegen und nickt. Und dann fragt er, also er gleitet erst wieder heraus und dann fragt er, ob sie Carolines Tochter ist. Das war ihm klar geworden, als sie ihn geküsst hatte. Weil die jetzt ähnlich küssen oder was? Also erstmal ist das, wenn die verwandt sind, total abwegig und auch ein bisschen widerlich gerade. Und abgesehen davon, tut mir leid, wenn ich euch jetzt unfassbar spoiler, aber die sind ja gar nicht verwandt. Und das ergibt dann auch überhaupt, also das ergab schon vorher keinen Sinn, aber es ergibt jetzt noch weniger Sinn. Hä? Naja, es wird gestöhnt und mit Fingern gespielt und dann fragt er, du weißt, dass ich mit deiner Mutter geschlafen habe und das vermutlich noch einige Male tun werde. Und währenddessen streichelt er aber, also er führt jetzt ein ernsthaftes Gespräch, um herauszufinden, ob sie hiermit eigentlich wirklich einverstanden ist, aber währenddessen fingert er weiter rum. In welcher Welt ergibt das Sinn, bitte? Naja, aber sie stöhnt und er lässt gleiten und streicheln und sie nickt. Seine Gegenwart in ihr erregte sie zu sehr, um zu sprechen. Und jetzt pass auf. Du willst trotzdem, dass ich dein Erster bin? Sie zögerte. Meine Mutter hat schon zwei Männer mit hierher gebracht, seit ich 18 bin. Danke für diese Auskunft, weil ich sonst wirklich Sorgen gehabt hätte. Große. Ich habe auch jetzt Sorgen, aber, Er hatte aufgehört, sich zu bewegen, um ihr die Gelegenheit zu geben, zu sagen, was sie wollte. Wie gütig! Es übersteuert schon wieder. Auch wen ihr das Sprechen doch sichtlich schwer fiel, da er noch in ihr war. Sie weiß, dass ich es will, doch sie will... Was ist das schon wieder so ein Satz? Sie weiß, dass ich es will, doch sie will, dass es mit jemandem ist, der viel Erfahrung hat. Danke, dass nicht nochmal das Wort will dann vorkam. War das bei euch auch so, dass eure Eltern wussten, ihr wollt gerne Sex haben und dann haben sie aber entschieden, mit wem ihr Sex haben sollt und haben Leute, für die sie sich dann entschieden haben, die sie vor einer Woche kennengelernt haben zum Beispiel oder, ich weiß nicht, unterwegs aufgelesen, am Bahnhof getroffen, man weiß es nicht, aber die haben sie dann mit nach Hause geschleppt und die ungefragt zu euch hochgeschickt, damit die euch fucken können, egal was das für Leute sind, aber Hauptsache sie sind erfahren. Nee? Komisch. Verstehe ich gar nicht. Aber abgesehen davon ist der Rainer gar nicht erfahren. Der fickt seit einer Woche. Er runzelte die Stirn. Das hört sich so an, als ob sie dein Leben kontrollieren will. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Caroline so sein sollte. Ja, denn er kennt sie schon so lange und so gut. Ja, vor allem innerlich kennt er sie. Sehr gut. Ja. Sie schüttelte den Kopf. Du musst eines über unser Haus hier wissen. Sie bewegte sich und stöhnte, als sie seine Finger an sich spürte. Wir haben nur wenige Geheimnisse hier. Gruselig und eklig. Als sie ihn anschaute, sagte er, das heißt, deine Mutter und Vater wollen dir helfen, einen Mann zu finden, der dir die Liebe zeigt? Halt die Fresse! Es war ein befremdlicher Gedanke, ja. Und dennoch schreibst du ihn nieder in dieser Geschichte, Rainer. Das ist das eigentlich Befremdliche. Sie lächelte und sagte, so ist es hier nun mal. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Etwas trauriger, sagte sie, Ich kenne kaum Jungs. Ich bin in einer Mädchenschule. Also versucht Mutter, einen netten Jungen zu finden, der mir etwas Lust schenken will. Nur weil man auf eine Mädchenschule geht, die ist 18 verdammte Scheiße. Und, also, ich meine, dann hat sie halt nicht direkt jetzt Sex. Was ist daraus geworden, jemanden kennenzulernen, der nett ist und wenn man den nett findet, dann mit dem sein erstes Mal zu haben? Was stimmt in deiner Welt nicht, Rainer? Und ich weiß, die Liste wäre lang, aber ich kann trotzdem nicht anders, als das zu fragen in diesem Augenblick. Seine Gedanken überschlugen sich. Du sagtest, es gab schon ein paar? Sie nickte. Aber ich wette, keine davon ist dir so nahe gekommen wie ich. Nein, der Letzte wollte mich haben. Doch er hat mich zu sehr bedrängt und ich wollte ihn nicht. Ja, dann sollte ihre Mutter vielleicht nicht irgendwelche Hanseln darauf schicken, da wo jetzt keiner ist, um ihr irgendwie zu helfen in so einem Fall. Und den die Mutter das ja quasi erlaubt hat. Also ja, sie hat Rainer gesagt, wenn sie dich will, dann. Aber ja, also das ist halt in etwa so zweifelhaft wie die eine Kurzgeschichte, wo dieses Hausmädchen, also nicht diese Hausmädchen-Kurzgeschichte, nicht die alte aus Hausmädchen-Stories, das ist übrigens auch die einzige Geschichte, die ich safe nicht lesen werde, weil der Inhalt einfach abstoßend ist. Aber die Geschichte, wo ein Hausmädchen in einer Villa beim reichen Typen arbeiten möchte und dann zum Vorstellungsgespräch kommt und er da hockt und nur einen Bademantel anhat mit der Erklärung, so ging's schneller oder ist angenehmer oder so, ja. Und niemand hinterfragt das, weder er noch sie. Und während dieses Vorstellungsgesprächs verrutscht dann dieser Bademantel so ein bisschen und sie kann direkt seinen Pensel sehen und vermutet, dass das vielleicht auch so ein bisschen Absicht ist. Schwierig? Ganz schwierig. Außerdem hat er mich anzulügen versucht. Rainer schaute sie an, als sie wieder stöhnte und sie sich enger an ihn drückte. Sie hat ihn jetzt losgelassen und ihre Arme um ihn gelegt. Er hatte wieder angefangen, seine Finger zu bewegen. Ich habe ihm die gleiche Frage gestellt wie dir, sagte sie, angestrengt darauf konzentriert, seinen Fingern zu widerstehen. Das war allerdings eine andere Situation. Er meinte, dass er ein Arbeitskollege meiner Mutter sei. Er wusste aber nicht, dass sie keine Arbeit hat. Er war jünger als du, denke ich. Ich bin 25, sagte Rainer. Ja, er war 23. Ist voll wichtig gerade, oder? Er sagte, er wolle nichts von meiner Mutter und dass ich viel besser zu ihm passen würde. Rainer überlegte und sagte, es war also ein Mann, der nur eine schnelle Nummer im Kopf hatte. Nee, und Rainer hat jetzt gerade keine schnelle Nummer im Kopf, oder was? Hä? Was für ein Scheißdreck. Sie nickte und er sagte. Punkt. Also ich werde das nicht sagen, denn ich finde deine Mutter sehr erregend und ich werde dich nicht anlügen. Lügen ist etwas, was ich niemals mache. Halt deine Fresse, Rainer. Wirklich. Sie sah ihn mit großen Augen an. Er lächelte und küsste sie, was sie einen gedämpften Stöhnen von sich geben ließ. Sie hatte viel Leidenschaft zu geben, das spürte er. »Ich will noch viele Male mit ihr schlafen.« Also, er meint jetzt die Mutter. Sie nickte und sagte, »Ich dachte mir so etwas schon.« Ihr Blick wurde traurig. Er ärgerte sich über sich selbst, weil er das gesagt hatte. »Ich bin auf Männer wie dich wahrscheinlich nicht erotisch, oder?« Ohne zu zögern, schob er seine Finger tiefer in sie und zog sie wieder ein Stück heraus, während er sie leidenschaftlich mit der Zunge küsste. Ja, er zieht Finger rein und raus und sie stöhnt dann und sie wimmert dann, die Finger nicht wieder rauszuziehen, und er sagt dann, ich will sowas nicht nochmal hören. Er bewegte sie ein wenig in ihr, sie wimmerte vor Lust und stöhnte. Was meinst du? Er lächelte und sagte, du meintest das eine Mädchen. Er hielt inne und bewegte ein wenig die Finger, was sie erneut stöhnen ließ. Dann korrigierte er, nein, eine Frau, wie du, und du bist eine Frau, das fühle ich deutlich, sagte er. Rainer, eine Frau, ist man ab 18? Und nein, es gibt nicht zu jung, nur zu eng, wie du gesagt hast, Rainer. Ob man eine Frau ist oder nicht, das erfüllt ein Mann nicht mit den Fingern in der Wotze einer Frau oder eines Mädchens. Ja? Ich spüre gerade etwas Hass, sagte er lächelnd, als sie ihn anschaute, würde auf einen Mann wie mich nicht erotisch wirken. Sie berührte ihn und er zuckte mit dem Pensi, was er sich mittlerweile antrainiert hatte. Och Gottchen. Rainer glaubt das wirklich, oder? Er hat mal gesagt, dass er mit dem Pensi zucken kann und dass nur wenige Männer können, aber er kann das. Und ich sehe bildlich vor mir, wie Rainer auf seiner Furzcouch sitzt, schon in jungen Jahren, und den größten Teil seines überhaupt vorhandenen Lernpotenzials darin steckt, seinen Pensi zucken zu lassen. Das erklärt, warum er so viele andere Dinge nicht gelernt hat. Der war damit völlig ausgelastet. Sie spürte es und ihre Augen öffneten sich weit. Wen ich dich nicht anziehend finden würde, wäre ich sicher nicht zu hart. Er wiederholte das Zucken und sie ließ einen lustvollen Seufzer hören. Alles klar. Du hast meine pure Lust in deiner Hand und glaubst wirklich, dass du nicht anziehend auf mich wirkst? Ich will dich, stöhnte sie. Er zögerte. Jetzt wird es wieder eklig, Leute. Jetzt wird es wieder eklig. Tut mir leid, mein Kopf liest immer schon Sätze vor. Das ist so, wenn ich laut vorlese, dann versuche ich langsam zu lesen, damit das angenehm ist für die Leute, die mir zuhören. Aber mein Kopf, meine Augen und mein Hirn lesen die nächsten drei Sätze schon weiter, weil mein Augen und meinem Kopf irgendwie langweilig ist. Ja, deshalb. Entschuldigung. Aber es wird jetzt nochmal wirklich beschissen. Er wollte ihr keine Schmerzen bereiten. Was, wen er sie sich nahm, passierte, da sie ja noch Jungfrau war. Ja, das erste Mal kann Mädchen und jungen Frauen manchmal Schmerzen bereiten. Vor allem dann, wenn man nicht vorsichtig ist. Aber wenn man vorsichtig wäre, dann würde es auch nicht automatisch bedeuten, dass sie Schmerzen hat, nur weil sie Jungfrau ist. Naja, er macht mit den Fingern weiter und stöhnen und seufzen. Und Erregung, und Erregung, und Stöhnen, und Lustschreie, die im ganzen Badezimmer zu hören waren. Alles klar. Ja, und er macht sich dann Gedanken, ob jemand kommen könnte. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Also, ich hatte mal Nachbarn, die waren wirklich richtig laut, und die Wände sind gefüllt aus Papier. Und die hat auch immer geschrien, wie am Spieß. Und ich lag dann immer da und dachte, musst du jetzt irgendwas machen, weil die gerade gequält oder vergewaltigt wird? Oder meinen die das gerade ernst da drüben, dass sie schreit wie ein abgestochenes Schwein? Ja, also das klingt ja manchmal alles recht ähnlich. Und also wenn sie jetzt gerade am Schreien ist, dann wäre es vielleicht gut, wenn mal jemand nachguckt, ob das wirklich Verlust ist oder nicht. Wo man doch den Mann gerade erst seit einer Woche kennt. Ich meine ja nur. Aber Rainer macht sich dazu auch Gedanken, denn er erinnert sich daran, dass Caroline gesagt hat, keine Sorge, euch wird niemand stören. Er wurde den Gedanken nicht los, da sie ein tieferes Ziel verfolgte. Er vermutete, dass Caroline nach den letzten Tagen sehr viel Vertrauen in ihn hatte. Nach einer Woche Sex hätte ich das auch. Und wusste, dass er ihrer Tochter nichts tun würde. Abgesehen vielleicht davon, ihr ein paar schöne Stunden zu bereiten. Erstmal Stunden bereiten. Eher einer Jungfrau. Ja, klar. Und ja, wenn ich jemanden eine Woche lang kenne und den dann zu meiner Tochter hochschicke zum Fucken, dann klar, bin ich mir auch immer sehr sicher, dass der nichts tut, was die nicht will. Wodurch junge Mädchen und junge Frauen sehr gut darin sind, oft beim ersten Mal zu artikulieren, was sie nicht wollen, könnte man wissen als Mutter. Aber hey. Naja, sie hat dann auch einen Orgasmus und stöhnt und schreit und presst sich und er lächelt und freut sich. Sie klammert sich. Sie war ihrer Mutter sehr ähnlich. Auch ihre Mutter schmiegte sich nach einem Orgasmus gerne an ihn. Ich möchte wieder kotzen. Sie atmet schwer, er fragt sich, ob er vielleicht etwas zu weit gegangen ist, will seine Finger rausgleiten lassen, aber sie sagt nein, bitte nicht. Er verharrte kurz und sagte, ich brauche meine Finger aber früher oder später wieder. Sie sah ihn an und sagte, du bekommst sie wieder, wen du mich richtig nimmst. Verdutzt sah er sie an. Er starrte sie an. Du meinst? Fragezeichen. Ja, ich will, dass du mich liebst, so wie du sie geliebt hast. Oh, welche Tochter auf dieser Welt? Manu, das ist so eklig. Die Vorstellung, die Tochter der Frau zu lieben, wie die Frau selbst, die er eine Woche mehrmals täglich fast ununterbrochen geliebt hatte, dass er ihr dasselbe Erlebnis zu verschaffen, regte ihn unwahrscheinlich an. Tut mir leid, ich brauche gerade wirklich kurzen Kotzeimer. Er zögerte. Was sie verlangte, wäre einfach gewesen, aber dieses Mädchen war noch nie mit einem Mann zusammen. Sie würde Schmerzen haben, wenn er tat, was sie verlangte. Nein, verdammt nochmal! Nein! Würde sie nicht automatisch, du verfickter Tricks! Ah! Bei genau solchen Leuten ist es gut, wenn sie einfach keinen Sex mit irgendwem haben, erst recht nicht mit jungen Frauen. Ernsthaft. Er war sich unsicher, ob sie das wusste. Außerdem machte er sich so seine Gedanken, was ihre Eltern sagen würden, wen er es tat. Offenbar hat Caroline dich ja genau deshalb hochgeschickt. Sie hat dir Kondome mitgegeben, die blöde Wotze. Ernsthaft. Scheißmutter ist das. Besonders, da ihre Mutter und Vater heute Abend ebenfalls noch zu dritt mit ihm Spaß haben wollten. Ja, das ist der störende Punkt daran, ja. Er bezweifelte, dass Caroline etwas dagegen haben würde, wen er tat, was das Mädchen verlangte. Sie hat ihn ja schließlich hierher geschickt. Und er vermutete stark, dass sie sich erhoffte, dass er den Wunsch ihrer Tochter erfülle. Aber wie würde der Vater des Mädchens reagieren? Er hatte eine Schwester und wusste von früher, dass sein Vater immer sehr leicht reizbar war, wen es um seine Tochter ging. Er hatte das schon öfter bei Freunden gesehen, die eine Freundin hatten. Die Väter behüteten ihre Tochter normalerweise sehr. Ja, und zwar aus Gründen. Einer dieser Gründe sind so Dreckspenner wie du. Ich bin wirklich, wirklich bemüht sachlich in meinen Texten und auch während ich sowas lese. Ich hoffe, das merkt man. Vielleicht merkt man es in dieser Geschichte, auch in den vorherigen Teilen nicht so sehr, aber ich bemühe mich. Aber es gibt verdammt nochmal eine Grenze. Und die ist wirklich erreicht. Ich kann nicht so viel fluchen und schimpfen und dich beleidigen, wie ich es gerade gerne würde. Ja, sagt ihr dann, in Ordnung, aber bevor er das macht, möchte er wissen, ob sie das wirklich will. Immerhin etwas Vernünftiges. Dann legte sie ihren Mund an sein Ohr und sagte, ich habe auf einen Mann wie dich gewartet, seitdem ich von Männern träume. Lachs. Er sagt dann, ich hoffe, du weißt, dass das erste Mal schmerzhaft wird. Nein, muss es nicht werden, Rainer. Wenn du schon Sachen über Sex im Internet nachliest, dann lies sie doch wenigstens vernünftig nach. Er hebt sie dann aus der Wanne, fragt nach Handtüchern. Sie ist jetzt, also er geht wirklich davon aus, dass jede Jungfrau so ist wie er. Er hat, als er entjungfert wurde von Caroline, hat er nichts geschissen bekommen. Er hat nur rumgestanden. Er konnte sich nicht mal selber bewegen. Sie musste alles machen. Sie musste ihn steuern wie mit einer Fernbedienung, ja. Und er geht jetzt davon aus, er muss das auch machen. Ich meine, diese junge Frau, die ist gerade völlig fixiert darauf, mit ihm zu ficken, die kann vermutlich selbst aus der Kackbadewanne steigen und sich ein Handtuch holen. Emanzipierte Frauen können das. Und auch emanzipierte Frauen, die noch Jungfrauen sind. Aber das würde sie besser machen, als er es war, und es geht nicht. Vermutlich hält er das, was er jetzt gerade tut, aber auch für romantisch, weil es in irgendwelchen Romantik-Animes so abläuft. Und ja, ich spreche auch von Hentais gerade, aber auch von diversen Anime-Serien, in der, ich weiß nicht, Mädchen ins Wasser fallen oder vom Regen nass werden, auch irgendwie ohnmächtig werden, weil das zu viel für sie ist, von ihrem angebeteten Schwarm, der das aber gar nicht weiß, nach Hause zu ihm getragen werden und dort auf einem Sofa aufwachen und umgezogen und gebadet sind. Wer sowas für voll nimmt, der schreibt solche Bücher. Wollt's nur gesagt haben. Ja, sie steht dann nackt vor ihm und sie fragt ihn, ob sie ihn anfassen darf, was sie schon gemacht hat, aber hey, und sie betastet dann vorsichtig sein Pansy. Sie war etwas unbeholfen, aber er fand ihre Berührung interessant. Er bekam nun eine Vorstellung, wie sich Caroline und Julia gefühlt haben mussten, als er mit ihnen seine ersten Erfahrungen gemacht hatte. Sie strich nun mit dem Handrücken über seinen Hodensack. Er nahm sanft ihre Hand. »Entschuldige, habe ich dir wehgetan?«, fragte sie. Er lachte und sagte, »Du musst an dieser Stelle zwar zärtlich sein, aber aus Zucker bin ich auch nicht. Nein, wehgetan hast du mir nicht. Du bist zärtlich zu mir und ich möchte dir nur etwas helfen.« Okay, sie ist offenbar nicht nur bei einer Mädchenschule. Sie war genau wie Rainer, bis er in ihrem Alter war, niemals im Internet und konnte sich nicht über Sex informieren und Sachen nachlesen. Und sie hat auch keinen Sexualkundeunterricht. Deswegen weiß sie nicht, dass wenn man Männern mit Handrücken ganz vorsichtig am Hodensack berührt, die nicht winselnd vor Schmerz zusammenbrechen. Naja, und dann bringt er ihr bei, wie sie seine Hoden kneten kann. Ach Gott, hier, die hatte wirklich keinen. Was? Wieso? Spürst du das? Fragte er. Du meinst diese beiden Kugeln? Ich möchte gerade wieder auf den Tisch schauen, aber ich lasse es. Auch einfach deshalb, weil es schon sehr spät ist und meine Nachbarn bestimmt gerne schlafen möchten und weil ich das dann auf dieser Aufnahme wieder rausschneiden muss oder runterregulieren muss. Stellt es euch einfach vor, okay? Oder tut es bitte an meiner Stelle. Dankeschön. Du meinst diese beiden Kugeln. Er lächelte. Fast, das sind die Hoden. Gut, Sexualkundeunterricht hatten die auf der Mädchenschule auch nicht. Was war das? Ein katholisches Klosterinternat? Oder? Es würde einiges erklären. Außer Carolines Umgang damit, den nicht. Er nahm ihre Hand weg und sagte: Möchtest du mal was Schönes fühlen? Sie zögerte. Schüchtern sagte sie: Ja, möchte ich. Er drehte sich um und sagte: Stell dich mal an die Wand. Als sie dort stand, wo er sie wollte, sagte er: Du kannst dich an der Wand abstützen. Wen ich aufhören soll, zieh sanft an meinen Haaren. Dann weiß ich, dass es dir nicht gefällt und werde es lassen. Sie könnte auch einfach den Mund aufmachen und was sagen. Das werde ich sicher nicht müssen, sagte sie. Das denke ich auch, sagte er lächelnd. Wie üblich stellte er seine eigenen Bedürfnisse zurück und wollte sich ganz darauf verlegen, das Mädchen glücklich zu machen. Es ist eine Frau, immer noch, aus Gründen. Oh gut, dieses Kapitel ist zu Ende. Dieses Kapitel ist zu Ende. Ein Glück. Endlich. Ich bin so dankbar dafür.